Vor 3 Jahren fing es an mit deinem neuen Job. Du wolltest immer ganz oben sein, straight to the top. Und nun hast du es geschafft, hast dich aufgebaut. Was ich von dir wissen will, fühlst du dich wohl in deiner Haut? Zappalot, was ist mit dir? Zappalot, bitte glaube mir, spiel nicht den, der du nicht bist. Zappalot, das rate ich dir. Voll inhaliert, teure Autos und Glitzerkram, hat sich das rentiert? Der Graben, der uns von dir trennt, ist viele Lügen tief. Kannst du es nicht selber sehen, deine Maske sitzt schon schief. Aus. Entscheide dich für einen Weg, Katz oder Maus. Zappalot, was ist mit dir? Zappalot, bitte glaube mir, spiel nicht den, der du nicht bist. Zappalot, das rate ich dir.